Neil Hannon von The Divine Comedy ist wohl das, was man einen Exzentriker nennen könnte. Seit 1989 steht der Sohn eines nordirischen Pfarrers für schrullige kleine Popsongs, die ihn zum Kritikerliebling und ewigen Insider-Tipp machen. Heute erscheint sein neues Album Foreverland, das allein deshalb Aufmerksamkeit verdient, weil es sein erstes seit 6 Jahren ist. In der Zwischenzeit hatte sich Neil Hannon an Musicals, Opern und Orgelkompositionen versucht. In gewisser Hinsicht ein Fehler, wie er Marcel Anders verraten hat. Die meisten Musicals sind eine Folter. Das wurde mir bewusst, als ich mir mit einem Freund Les Misérables angeschaut habe. Da habe ich gerade mal die erste Hälfte ertragen, so schlecht war das. Trotzdem verkauft die Show Millionen von Eintrittskarten, was ich nicht verstehe. Aber egal, ich habe daraufhin mein eigenes kleines Musical geschrieben, das sogar ziemlich gut lief, auch wenn es kein Kassenschlager war. It was never gonna set the world alight. Gemeint ist eine subversive Produktion namens Swallows and Amazons, die es tatsächlich ans Londoner West End geschafft hat, obwohl sie darauf aus war, das gesamte Musical-Genre ad absurdum zu führen. Ein erfolgreiches Missverständnis, das Hannon beflügelt hat, gleich noch 2 Opern, ein Stück für die restaurierte Orgel in der Royal Festival Hall und unter dem Pseudonym The Duckworth Lewis Method ein Konzeptalbum über Cricket zu schreiben. Alles Dinge, die zeigen, wie umtriebig der Mann aus dem nordirischen Provinzen Enniskillen ist. Ich bekomme eine Menge Angebote und ich lehne etwa 90% davon ab. Denn wenn ich alles täte, was man mir vorschlägt, hätte ich keine Zeit mehr für ein Divine Comedy Album. Die einzige Herausforderung, der ich mich noch stellen würde, wäre, einen Soundtrack aufzunehmen. Danach kann ich mich auf die Couch legen und bis ans Ende meiner Tage House of Cards schauen. House of Cards for the rest of my day. Till we can see forever land. Bis es soweit ist, muss der 45-Jährige allein aus ökonomischen Gründen immer neue Alben veröffentlichen, wie Foreverland, das genauso schrullig, verquer und unterhaltsam anmutet, wie man es von ihm erwartet und es auch etwas von einem Musical hat. Da geht es um Peter Pan, Katharina die Große und Napoleon, Figuren, die Hannon bewundert, auch wenn der französische Kaiser einen ausgeprägten Komplex in Sachen Körpergröße hatte. Als ich davon gehört habe, musste ich lachen, weil ich ebenfalls klein bin und sehr diktatorisch, wenn es um meine Musik geht. Wobei Napoleon für mich wie ein früher Ziggy Stardust ist. He's like my Ziggy Stardust. Doch Figuren aus Literatur und Geschichte sind nur die eine Hälfte von Foreverland. Die andere ist eine Hommage an seine Lebensgefährtin, die irische Musikerin und Schriftstellerin Kathy Davey. Die kümmert sich nicht nur um Hannon und seine Tochter Willow aus erster Ehe, sondern übernimmt auch die Backing-Vocals, ist Duettpartnerin in Funny Peculiar und Gegenstand von Klangkunstwerken wie My Happy Place oder How Can You Leave Me On My Own, das Hannon mit einem blökenden Esel garniert. Well, the donkey is very important. Der Esel ist sehr wichtig für das Stück. Und er hat sich quasi dafür beworben, weil er die ganze Zeit geblökt hat, als ich die Songidee in mein Telefon gesungen habe. Später habe ich mir das zu Hause angehört und dachte, eigentlich passt Wayne, so heißt der Esel, prima zu diesem stöhnenden, angstgeplagten Charakter, um den es da geht. Also bin ich noch einmal zu ihm hin und habe ihn richtig aufgenommen. So, I went out and recorded him properly. Neben Partnerin Kathy ist Esel Wayne die einzige Unterstützung, auf die Hannon für das Album zurückgreift. Alles andere erledigt er im Alleingang, schwelgt man in Vaudeville, Chansons, Latino-Vibes oder 60s-Pop und serviert alles mit opulenten Orchesterarrangements. Ironischerweise bedient er sich dabei genau der Technik, die er im wahren Leben ablehnt. Denn Hannon ist ein Nostalgiker, der keinen Sinn für Mobiltelefone, Laptops und Tablets hat. Doch beim Komponieren macht er eine Ausnahme. Ich arrangiere am Computer mit Pro Tools, Samples und MIDI. Das Programm nennt sich Wiener Streicherensemble und klingt so gut, dass mein Manager meint, warum musst du die Samples dann noch durch echte Streicher ersetzen? Der Grund ist einfach der, dass sie nicht echt sind. Und ich finde, dass man sehr wohl hört, wenn etwas nicht von Menschen eingespielt wurde. When something is not played by real people in a room. Was seine Musik betrifft, ist Hen Künstler und Idealist. Jemand, der einen wohltuenden Gegenpol zum modernen Unterhaltungsallerlei liefert, sich den Retortenklängen und der Massenware verweigert und bewusst bescheidene Umsätze in Kauf nimmt. Das Einzige, was er sich langfristig wünscht, sind bessere Anzüge als die, die er seit Jahren auf der Bühne und privat trägt. Die meisten sind Secondhand und haben jede Menge Löcher. Ich habe stellenweise das Gefühl, dass sich darin Mäuse verstecken. Und einige Exemplare, wie auf dem Cover des Casanova-Albums, passen mir so gar nicht. Die wenigen guten Anzüge, die ich hatte, habe ich auf Tour ruiniert. Ich habe sie zu oft auf den Boden irgendwelcher Hotelzimmer geworfen, statt sie richtig aufzuhängen. I'm not very good at looking after good clothes.